Questcast. Gastabenteuer Winefall. Gut, dann heile ich ihn zuerst. Ja, fein. Habe ich eigentlich zu irgendeinem Punkt mitbekommen, dass sie Magie benutzt, oder ist das die ganze Zeit an mir vorbeigegangen? Es ist tatsächlich die ganze Zeit an dir vorbeigegangen. Ich glaube, du hattest irgendwie einen Moment, wo du mal irgendwie so, hä? Aber ich glaube, das war das irgendwie. Ja, aber das war's jetzt, oder was? Nein, also es gibt jetzt noch ein Aftermath. Aber wir haben es jetzt geschafft. Ja. Ja, also sie scheint, da ist eine Blut. Also ich kann dir nur sagen, was du siehst. Du siehst, wie Isnel umgefallen ist. Und da am Boden reglos liegt und sich so langsam so eine schwarze Lache aus ihr. Dann loote ich sie jetzt noch. Das ist eine schwarze. Ja, gut. Erstmal bist du da gar nicht. Also aber du läufst jetzt wieder zu Isana hin, ja? Ja. So. Gut, du läufst zu Isana hin. Neben ihm, also da liegt Grexor noch. Kannst und du heilen? Blutet und kannst du suchen. Geht's oh nicht gut. Nicht. Und Cassandra, deine Cassandra liegt da dort, verkohlt. Ja. Und bewegt sich auch nicht. Ja, aber gibt es da jetzt noch was zu tun? Kann ich, also wenn ich looten kann, loote ich. Okay, also dir ist das Looten jetzt gerade wichtiger als Cassandras Leben. Die ist verbrannt. Okay. dann lauf hin, dann lasst. Wow. Also ihr seht, wie. Ich würde zu Cassandra gehen und anfangen. Versuchen sie zu heilen, gut, damit wir sie wenigstens stabilisieren und hier rausbringen. Gut, dann einmal heilen. Du darfst noch einen Wurf machen, Cassandra. Achso, was? Achso, siehst du. Auch. Yay! Und? Nö. Darf ich auch zwei aufsteigen dann wieder? Aber schlimm? Nee, nicht schlimm. Ich habe 68 und habe 3. Darfst du aufsteigen, ja. 15 zu wenig. Okay. Nee, nicht schlimm. Also Cassandra, also da ist etwas noch, die Seele ist noch im Körper, aber der. So, und. Während du anfängst, dich über Isnel zu beugen, hörst du neben dir so ein. Hier bist du jetzt raus. So. Aus neben dir ein Grunzen und Stöhnen. Ja. Du lootest trotzdem. Ja, ich untersuche, ob die tot ist und ob da noch was ist. Ja, dann wirf. Also, du untersuchst erstmal, ob sie tot ist. Dann erstmal ein Wort. Wissen? Kann Flint überleben. Heilen? Flint kann auch heilen. Überleben erschwert um 10. Kann Flint heilen? Flint kann auch heilen. Oder? Mhm. Wir waren doch viele, die heilen können. Nee, ich kann nicht. Flint hat keine Heilung. Ach, scheiße. Nee, toll. Hab ich nicht geschafft. Knapp nicht. Okay, also da der Körper liegt reglos am Boden, da läuft, langsam läuft nicht mehr so viel, was auch immer, es wird wahrscheinlich Blut sein aus ihr raus. Aber du hast sie halt schon mal wieder aufstehen sehen. Du bist dir nicht sicher, ob sie nochmal aufstehen kann, aber sie sieht schon im Vergleich zu. Also, ein Mensch wäre jetzt tot. Ich habe Sorge, dass es nicht so ist. Und du willst sie jetzt. Willst du sie immer noch looten? Oder? Ja, ich will ihr alles abnehmen, was sie noch irgendwie. Sag hat, mal, was, ey. Vielleicht hat sie noch so eine. Ich kill dich, ich würde ihm zurufen, dass er sie lieber nicht anfassen soll. Ich kill dich so hart ohne. Irgendwas hat sie mit ihr gemacht und ist auf sie übergesprungen. Wenn du jetzt diese schwarze Masse, du hast sie ausgekotzt, diese schwarze Masse, du solltest da nicht so nahe rein. Ich hab sie umgebracht, ich schau, dass es so bleibt. Schätze, Kassel. Ich hab dich gewarnt. Okay, also Flint läuft jetzt auch. Also Flint fängt an, sich die Regale anzuschauen. Mann, sind die alle hilfreich. Ja, Flint kann. Ich weiß. Flint sagt, ich kann nicht helfen, ich suche jetzt hier nach Sachen, die. Helfen und sagt, ich habe was gefunden, das könnte tatsächlich Cassandra helfen. Und kommt mit so einem runden Gerät dran. Was ist das? Es sieht aus, also es hat unten so eine Nadel und oben eine Kugel. Und oben ist ein Knopf. Weißt du, was dieses Ding bewirkt? Nicht so genau, aber ich vermute einfach, also es sieht schon eher wie so ein Gerät zum Heilen aus. Ich vermute einfach mal, dass ich es ins Bein hämmer muss, draufdrücken muss und dann. Alter, Magie-Theorie oder so bringt nichts, ne? Das ist, kannst du das Gerät gerne mal angucken. Ich guck aber mir das. Aber ich krieg das mit, ja mit, ne, so im Dämmer. Nein. Mit was? Du bist jetzt am Leben, aber du bist jetzt erstmal ausgenockt. Mit was kann ich das Ding untersuchen? Was hast du denn? Kannst nichts, du was schreiben, das bringt. Hast du Magie. Doch, machen wir Magie-Theorie. das? Eine Eins. Ja, das ist alles, außer etwas, was sie rettet. Ach was. Wenn er das, Kugel mit dem Stachel und... Wenn er das reinrammt, dann ist sie tot. Tu es nicht. Ich gebe dir einen Rat. Leg das ganz weit weg. Das. Ich bin mir sicher, dass das hilft. Ich bin mir sicher, dass das nicht hilft. Das wird sie umbringen. Willst du wirklich ihr Leben auf deinem Gewissen haben? Gott wird dir das nicht verzeihen. Er schaut kurz zu dir rüber. Und ich sag, kann ich es einschätzen? Ich habe ja auch Fall, ich habe ja auch Mechanik und du hast auch Mechanik werfen. Es tut mir leid, wenn er jetzt. Oh, nee. Aber was ist es? 84 gegen. Okay, du kannst es nicht. 74, mehr, also. Du kannst es nicht einschätzen. Du kannst es einfach nicht einschätzen, ob jetzt er oder Flint recht hat. Ist auch schön, dass ich, gleich an der Dummheit meiner Mitmenschen hier sterbe. Nicht an meiner? Yeah. Nein. Ich sag, boah, keine Ahnung, das hier liegen viele gefährliche Sachen rum. Ja, also dann liegt das Leben also in eurer Hand. Ich sag, wirf eine Münze. Nein, wirf keine Münze. Ja, ich werde sie schon wieder auf die Beine kriegen. Gut, er legt das Ding wieder hin und steht da jetzt so ein bisschen mit sehr prüfendem Blick und schaut an, was du da tust. Kann ich mich auch anmischen? Glaub mal zu fahren! Zweifelst du meine Fähigkeit? Ihr meine Fähigkeit? Natürlich nicht. Aber ich... Gott soll mein Zeuge sein, wenn hier was schief geht. Hier wird nichts schief gehen. Kann ich es nochmal probieren? Ja, gerne nochmal auf einen. Was ist das? Das ist echt eine Das ist ein kritischer Fehlschlag. Du darfst einmal auf dein Leben würfeln. Was macht sie? Ja, also du machst etwas und... Warum muss ich jetzt unter ihrer Dummheit leiden? Ja, ich unfair. Du kommst auch und es hebt sich so ein bisschen und Flint guckt sich das so an und läuft jetzt zum Regal und diese Kugel. Pack die Kugel weg, habe ich gesagt. Also ihr geht's wesentlich schlechter. Jetzt, nach eurer Heilung. Gott war mein Zeuge und er... Gott möchte aber nicht, dass du dieses Gerät an ihr testest. Dieses Gerät? Ja. Der Gerät. Das Gerät fängt an zu sprechen. Ich mag mich schon. Das Gerät. Wow. Ein dämonisches Werk. Welchen Namen meinst du jetzt? Gott. Ja. Lange Leitung. Pack ja, Flint, das Gerät weg. Flint schaut das nochmal sehr prüfend an. Guck dir an, was ich gewürfelt habe. Ich hab dir, und läufst zu Cassandra. Also mit dem Teil in der Hand. Kann er sich erstmal nicht selber ausprobieren, ey? Ist doch scheiße. Also der ist jetzt im Anlauf. Ich bekomme das immer noch nicht mit, ja? Nee, du bist völlig ausgenommen. Du lebst, aber du bist völlig ausgenommen. Was kann das ändern? Jemand anderes, der dich vielleicht heilt. Okay, alles gut. Ich bleib lieber nicht. Okay, nein. Ich bleib so. Ist gut so. Ich stelle mich in den Weg. Kassen eingereicht. Also zwischen. Mhm. Ja. Du bekommst das alles mit. Dalai. Ja, ich versuche immer noch sicherzustellen, dass dieses Unwesen, das da liegt, auch wirklich tot okay. ist. Okay, und du willst sie jetzt wirklich looten? Ja. Okay, dann... Achso, du bist bei der Alten, oder was? Ich will ihr alles wegnehmen, was sie möglicherweise noch irgendwie am Leben halten könnte. Das ist nur noch clever Schritt auf dem Boden. Nee, ich bin ja nicht dumm, aber das mit dem Flakon habe ich gesehen. Und ich bin sicher, dass da nicht noch einer ist. Genau, würfel auf Überleben. Ich auf Überleben? Mhm. Was? Du würfel mal auf Überleben. Oh, ich habe doch gesagt, das soll sich anfassen. Ja, easy. 27. Gut. Also sie hat nichts weiter an sich. Also außer ihre Robe, die sehr... Diese verbrannte Robe. Nee, die ist ein bisschen durchlöchert und kaputt, aber die ist nicht verbrannt. Aber die ist schwarz zerflossen. Das ist ihr Blut. Du siehst jetzt, dass das aufgehört hat zu fließen. Und die war anscheinend vorher schon kalt, aber die bewegt sich nicht mehr. Und die fängt auch... Also die sieht nicht sehr lebendig aus. Und du durchsuchst sie weiter und du findest noch zwei rote Fiolen, die sie bei sich hatte. Ich nehme die an mich und rufe, hallo, Pulsival, willst du hier nicht nochmal Roben läutern? Und mal hier aber auch. Ich muss das verhindern. Eins nach dem anderen, aber erstmal das eine richtig fertig machen. Genau, also Flynn versucht dich zur Seite zu stoßen. Der ist sich super, also der ist sich hundertprozentig sicher. Genau. Du darfst einmal auf Handeln würfeln. Handeln? Moment, Handeln. Nö. Was hast du? 74 von 18. Okay, also er romst so gegen dich gegen und versucht dich jetzt so aus der Seite zu schieben und zu wresteln. Ich versuche, ihm das Ding aus der Hand zu schlagen. Und wie willst du das machen? Mit einem Hand. Oder ich hab doch meinen Stab, mit dem Stab. Gegen okay, seine Hand, gegen Stab seinen warten. Arm, gegen seinen. Hey, hab ich deine Lichtkelle oder so ein Bullshit? Nee, hab ich nicht. Du hast kein Handeln. Ja. Weil ich weiß nicht, wie schlecht das Ding geht, wenn ich jetzt Lichtkelle... Ist mir scheißegal, wenn wir mich umbringen! Du musst Prioritäten setzen. Und dann hat er doch noch volles Leben. Hand, ja? Ich Lichtkelle es ihm aus der Hand. Dann erschwert um 10. Weil du kannst... Das ist sehr schwer für dich, diese... Ja, ja, 34 von... Ja, also 58. Du stellst ihm was aus der Hand und er fängt wütend zu sehen und will seine Waffe ziehen. Du siehst ich glaube, ist noch ein paar Jahrhunderte zu früh für sowas. Ich sag, ich rufe den zu, könnt ihr das gleiche klären? Ich hab sie schon verbrannt. Können wir bitte erstmal hier dieses Unwesen fertig zu Ende behandeln. Mach mal, würfel mal du auf beruhigen. Du hast beruhigen, oder? Nö, ich Beredsamkeit. Ich hab kein Beruhigen. Du bist mal der beruhigende Typ. Du wirfst auf Soziales. Dann Beredsamkeit. Einfach auf Soziales, warum? Ich kann noch auf versuchst ihn verführen. Du hast kein Skill, der sich dafür eignet. Ich habe 62 von 81. 51, ich setze meinen Glückspunkt ein. Ach nee, 31 sind es. Reicht trotzdem nicht. Wird mir das erleichtert, wenigstens? Nö. Warum nicht? Weil der total gerade im Rage ist. So. Das ist total unsinnig, was die da machen. Ihr solltet euch nicht gegen die Kirche stellen. Oder gegen Gottes Wort. Denn ich bin Gottes Wort. Und ihr werdet es bereuen, wenn ihr mich noch einmal anlangt. Jetzt habe ich gut geworfen. Ist das gut oder schlecht für mich? Das ist natürlich schlecht für dich, weil du versuchst ihn zu bequatschen und so. Und eher so, ja, Gottes Wort. Und was hat Gottes Wort gebracht? Also sie lebt definitiv nicht. Und er dreht sich kurz um und läuft kurz zu Isenel. Also er atmet kurz durch und läuft zu Isenel, aber hat das Gerät unterm Arm. Mhm. Wer ist nochmal Isenel? Der Clipper bei dir. Ah, genau. Das leblose Etwas. Ja, das ist gut. Was machst du, Palzifer? Ich lasse ihn erstmal zu der Ische gehen. Okay. Ist okay, wir machen erstmal Waffenruhe. Dass er sich ihr wieder nähert. Okay. Ich würde aber folgen. Es tut mir leid, du musst da erstmal ein bisschen liegen. Ich habe schon zweimal versucht und es könnte. Ich habe auch so anzufühlen. Du willst das nicht nochmal heilen, ja? Das ist zweimal so der Masse. Das ist der Einzige, der es kann. Ja, ich versuche sie nochmal zu heilen, Mann. Das ist schon zweimal so dermaßen. Hey! Du darfst nochmal deinen Saving Throw machen. Hey! Das ist dein falscher Würfel. Ja, aber ich wollte einen Unkram. Also ja, aber das ist... Ist egal, komm. Ja. Ja. Ich hab's versucht, also, okay. Also du schaffst es, ihre Seele zu packen und wieder zurückzuziehen, aber die Seele hat anscheinend so ein bisschen aufzugeben und schwindet so langsam. Reiß dich zusammen! Aber er hat doch mich geheilt, Mann! Und deswegen gehst du nach vorne und du hast aber schlecht gewürfelt und deswegen gehst du zurück. Ist wieder in der Mitte. Aber warum rechnet ihr denn 1 als gerade? Hä? Ungerade. Ungerade? Gerade geht hoch und ungerade ist runter. Ich konnte sie so kurz ein bisschen retten. Aber du wolltest doch ungerade. Du darfst nicht ins Licht gehen. Du bist noch viel zu jung, um in den Himmel zu fahren. Deswegen gerade Zahlen, die sie wirklich gehen hoch und ungerade Zahlen gehen runter. Kannst du machen, wie du willst, aber sie hat es so ausgedrückt, ja. Okay, also Flint ist jetzt neben Isenel und nimmt seine Waffe, also zieht seine Waffe, drückt ihr Isen auf den Kopf. Ja, bestimmt, ist Glibber. Ist kein Kopf mehr. Und drückt ab. Also ist da noch ein Kopf. Und trifft. Ah! Man hört noch so, man hört noch einen Knall und man sieht, wie, also, wie sich der Schuss so durchbohrt und hinten am Kopf halt was aufplatzt und hinten nochmal ganz viel Blut und eine grüne, auch eine schwarz-grüne Flüssigkeit rausläuft. Du bist widerlich. Und er. Ja, auch. Also, wenn sie nicht tot war, dann ist sie jetzt tot. Steckt die Waffe wieder ein, nimmt dieses runde, spitze Ding und läuft wieder auf Cassandra zu. Du darfst jetzt nochmal einen deinen Belebungswurf machen. Bitte nochmal. Aber ohne Berserker gegangen jetzt. Und was hat mir da genommen? Gerade? Ne, ich bin ja schon drüber. Ja, aber willst du jetzt gerade oder gerade haben? Nach wie vor gerade. Okay. Ja, du stöhnst und so langsam siehst du Licht und machst dir Augen auf und du merkst, dir tut alles weh. Du weißt nicht, also du hast halt gerade so ein verkrüppelt, du merkst diesen Schmerz im Arm, der ist halt verkrüppelt. Bist du Längshänder? Nein. Aber das ist ja die Hand, mit der ich gestikuliere. Ja. Also du merkst deinen rechten Arm, wie der halt so verkrüppelt ist und dir alles wehtut, aber du langsam. Ich hatte eigentlich nur einen Punkt unter Null, ne? Oh, kannst du Taki Baker schöner machen? Vielleicht. Können wir uns schon mal treffen? Bestimmt. Okay. Ihr könnt das gerne, also wie gesagt, er läuft wieder mit dieser Kugel. Ich bekomme das jetzt mit, ja. Also, Flynn kommt mit diesem Teil wieder. Ich würde es gerne mal mit Beredsamkeit probieren. Können wir uns darauf einigen, dass wir sie erstmal mitnehmen und zu einem richtigen Arzt bringen? Und ich bin ja jetzt so im Dämmerzustand, du kommst gar nicht von dir. Und auch so ein So, das muss da 17 von 81 Beredsamkeit, Junge. Bringen wir sie zu einem Arzt. Bitte. Du mal, zu einem. Also, er hat das Ding zu einem fiegen Heiler. Ich weiß nicht, ob sie den Weg dorthin noch packt. Die ist ziemlich instabil. Mit deiner scheiß Kugel sowieso nicht. Kannst du es einschätzen? Nee. Das ist auf Wissen wahrscheinlich. Scheiße. Ich hab keine Heilkunde. Also kann schon, also die ist auf der Todesschwelle. Das ist so, wie wenn du jetzt jemand noch einen Schwerstunfall. Dramatisch. Dass der mit dem Ding da dran geht. Oh, wenn ich jetzt alles auf eine Karte setze. Wenn das jetzt alles auf keinen. Ich sage dir aber, dieses Gerät wird sie umbringen. Ja. Arm in Arm, wenn du irgendwas, wenn du irgendwas machen willst, also. Ja, ich will zu hier, Krexo hingehen. Du kannst mein Megafon sein. Sei mein Megafon. Und die so tätscheln und sagen: Hey, Krexo, ich hab die Elfin umgebracht. Ich hab die Elfen umgebracht. Ich hab die Elfen umgebracht. Hör mal zu. Du musst, er darf auf. Nicht. Ich hab die Elfen umgebracht. Ich hab uns alle gerettet. Ja, Beredsamkeit erschwert um 30. Siehst du, dass mein Geist in die Schelle erinnert? Es ist halt doof, dass ich ihn als. Ich hab immer so ein Auto. Dankbarkeit. Was hast du nochmal gesagt? Dass wir sie zu einem Arzt bringen sollten. Ich weiß, das ist vielleicht gefährlich. Ja, also, und er hat darauf erwidert, dass die wahrscheinlich bis zum Arzt gestorben sein wird. Ich werde sie jetzt noch einmal heilen. Wenn das funktioniert, packst du dieses Gerät weg. Kann mein Geist mal kurz irgendwie auferstehen und sagen, so, Alter, pack die Kugel weg oder ich bring dich um. Kann ich rufen, halt, stopp. Haltet ein. Ja, funktioniert. Also er nimmt die und er wartet jetzt. Nochmal mit. Ich habe kein Glücksproblem. Ihr Lieben ist in eurer Hand, wenn sie. Ich sag halt, stopp, ich heile ihn. Kannst du nicht. Aber ich kann so tun, als ob. Ihn wäre ich. Achso, sie. Die ganze Zeit um Cassandra. Komm, Leute, drückt mir die Daumen. Das muss jetzt funktionieren. Drück die Daumen. Darfst auf jeden Fall nochmal einen Wurf machen. Cassandra, du hast auf jeden Fall nochmal. 46 von 68. Oh mein Gott, ist das eine Wespe? Ja. Oh mein Gott. Das sieht aus wie eine Fliege. Nein, es ist eine Wespe und ich bin dick. Die ist gerade gegen den Damm. Alter, das ist eine fette Wespe. Hi. Jemand Allerge? Ja. Okay. Ja, ja. Deswegen bin ich hier. Ja, genau, du wirst geheilt. Und also, Gexo fängt an sich zu. Flint fängt an sich so ein bisschen zu entspannen. Und. Umklammert aber weiterhin diese Kugel. Also, Gexo entspannt sich jetzt so ein bisschen. Du meinst Flint entspannt sich. Flint. Ich bin allergisch gegen entspannt sich so ein bisschen. Ich hab gedacht, du das Ding wegpacken. Das war unsere Abmachung. Wenn es funktioniert, packst du das Teil weg. Immer nochmal Beredsamkeit. Oder hast du die Fische belogen? Ich hab erstmal abgewartet. 45 von 81. Okay. Legt das Ding beiseite. Also so, dass man es sehr offensichtlich sehen kann. Ah ja. Ich danke dir. Doch mal vernünftig. Kann ich sie nochmal heilen? Wie oft darf ich sie heilen? Jetzt musst du, also, du bist jetzt schon ziemlich fertig. Du bist jetzt erstmal erschöpft. Dann, nachdem ich jetzt die Elfe getötet, Grexor wieder aufgeweckt habe, kann ich ja jetzt Cassandra heilen. Okay. In meinem Selbstverständnis. Okay, gut, dann geh hin und... Ich bin ein Macher. Gut. Geh hin und heil die. Kann er bitte von der Säule noch einen kleinen Blitz abkriegen? Dann, ja, die Säulen haben übrigens auch wieder angefangen, so leicht zu glimmen. Oh. Zu pulsieren. Dann möchte ich die Säulen untersuchen. Das, ja, danke. Fängt natürlich meine Aufmerksamkeit. Mechanik. Ja. Ja. Ja, du hast das Gefühl, wenn du die Säulen richtig ausrichtest, könntest du etwas Magisches erschaffen. Okay, ich sage halt, stopp. Ich richte die Säulen jetzt richtig aus. Heile damit Cassandra und läutere damit diesen Raum. Scheint sie gültige Reaktion. Das ist von Gondor. Ja. Gondor. Also du willst jetzt die Säulen ausrichten, ja? Ja, und den Raum dadurch läutern. Das mit dem Läutern finde ich cool mit Rebellen. Danke. Nicht die Kirche, aber das Läutern gefällt mir. Du bist kein Fan von der Kirche? Dann habe ich jetzt was Schönes für dich. Oh nein. Das hatten wir schon mal. Nein, das hattet ihr noch nicht. Ja, aber sowas Ähnliches. Wie unsere aufmerksamen ZuhörerInnen bemerkt haben sollten, schließt sich jetzt hier ein weiteres Rätsel an. Die Gruppe hat sich etwas länger damit aufgehalten. Cassandra wurde währenddessen von Grexor, der sich selbst ein wenig geheilt hatte, auch wieder zurück ins Leben gebracht. Und ja, daraufhin konnte Cassandra ein kleines Wunder wirken, welches jetzt sich anschließt. Genau, Cassandra liegt in der Ecke und versucht sich nicht zu übergeben von dem ganzen Geruch, und Grexor fängt an, weitere Teile von ihr, Körperteile mit Salben einzuschmieren. Und so langsam scheint das Leben und auch die Energie wieder in Cassandra zurückzukehren. 16 Lebenspunkte. Stückchen. 29 plus 16. 47. Mhm. Und langsam scheint sie auch wieder... Das mehr als ich? Seit fast so viel wie ich? Langsam scheint sie wieder zu Kräften zu kommen, und ja, ihr habt zwei wandelnde Leichen unter euch, die vor kurzem noch tot waren, aber durch Magie und Gottes Willen jetzt wieder unter euch wandeln. Was denn? Über eure Nahtoderfahrungen reden wir später, nach dem Säulenrätsel. Jetzt stimmt's ja, ne? Jo. Aber nur mit denen nicht benutzt. Ach, die beiden hier müssen wir noch und benutzen. Und den. Achso, der muss auch eingesetzt sein. Ja, wenn man es halt direkt so macht, dass es direkt hier durchläuft und dann. Weil hier muss es. Mhm. Ja. Danke. Was? Was? Cassandra ist so. Hä? Hä, warum? Übergibt sich so kurz, spuckt hier noch da und hier ein bisschen Blut raus und. Und, nur weil du Leben mehr Lebenspunkte, das und ist alles. Und Umberto und Grexor stehen um diese Säulen herum, drehen herum. So und mach mal so. Mach mal. Genau so. Und spuckt hier und da nochmal ein bisschen Blut aus. Und ja, Cassandra hilft euch dabei, diese Säulen so richtig. Ich einmal kurz zusammen, können sie so. Mach mal so, mach mal so. Genau. Und schafft es, okay, was passiert? Diese Säulen richtig miteinander zu verbinden, sodass Blitze entstehen. Ich will keine Blitze. Die sich alle miteinander verbinden und uns töten. Fertig. Nein. Ende des Spiels. Ja. Und sich dort, da wo alle Blitze sich miteinander treffen, eine Art, ja, ein Ring bildet, wohinter das wie so ein Bild aussieht. Aber ein sehr, sehr, sehr scharfes Bild. Ein Portal? Ihr wisst nicht, was ein Portal ist, aber es ist ein Portal. Ich würfel auf Magie-Theorie. Okay, wir würfeln auf Magie-Theorie. Was nehmen wir? Was ist das für ein Bild? 43 von 63. Du siehst ein Portal. Das ist ein Portal zu einer anderen Welt, einer anderen Dimension, einem anderen Zeitstrang. Es ist ein Portal. Es ist woanders. Es ist ein Portal. Ja. Nicht anfassen. Gefährlich. Ich gucke extra und Berto an. Kann meine linke Hand reinhalten. Gute Idee. Deine Rechte. Die Rechte. Die Rechte ist deine Verkündung. Ich gucke Umberto an und sage, nicht anfassen. Sick, ey, nur Konkurrenzschuld. Genau. Kann deine Scheiße cool reinschmeißen. Ihr seht auf der anderen Seite, als ihr durchguckt, seht ihr auch Säulen, die Blitze schmeißen. Wie groß ist denn dieses Portal so? Ja, also... Zwei Türen groß. Ein großes Portal. Okay. Also ihr müsst euch nicht durchquetschen. Ihr könnt da sehr gemütlich durchgucken, durchlaufen und euer Kopf wird nicht abgehackt, während ihr da durchlaufen. Sag's gut. Noch. Ja. Gut. Finn steht davor und sagt, das ist mir zu unheimlich, ihr habt da keine Lust durchzugehen. Schubst ihn rein, er wollte mich umbringen. Mit deiner Scheißkugel. Okay, du schubst ihn rein, ja. Wie machst du das? Hast du so einen Titel Chinese, ja? Gut, und wir haben immer noch die Chinese. 40 von 76. Ja. Cassandra geht hinter Flint und macht so, schubst ihn so ein bisschen, so leicht, aber er macht so, also, wobei ich muss, nein. Und er fällt aber nach vorne und fliegt so fast durchs Portal. Diese Frau, die wiederbelebt wurde, hat irrsinnige Kraft. Und er fliegt so durchs Portal und kugelt so und landet auf der anderen Seite. Ich find's jetzt auch nicht so schlimm, weil der Typ hat mir die ganze Zeit widersprochen. Es ist denen so scheinbar zu helfen. Und wir sehen ihn jetzt aber da, ja? Ja, genau. Ihr seht ihn auf der anderen Seite und er rappelt, also der stoppt sich so und rappelt sich und zieht sich so kurz eine Pistole und so. Flint? Was sollte das? Hami? Ja? Flint, was ist das? Er guckt sich um. Ein runder Raum mit 5 Säulen, die alle blitzen und das Portal anscheinend stabilisieren. Sind da Türen? Ja, eine. Ist die offen? Guck doch, genau, guck. Beredsamkeit. Du würdest der Kirsche einen wirklich großen Dienst erweisen, wenn du gucken würdest, ob die kritischer Treffer. Ja, also, okay. Der ist anscheinend so verwirrt und so fertig von der ganzen Geschichte, dass er, ja, und läuft zur Tür und... Sehen wir das? Ja, und, also er läuft dann irgendwann so zur Seite und dann kommt er, also ist er aus dem Sichtfeld und man hat so einen Bumm und... Ja, die Tür ist offen, ich guck mal, was da geht und, ist weg. Ich würde mal zu denen gehen, weil ich bin ja vorne beim Altar, habe mir die Taschen vollgeladen mit den Und bin. Wer ist war nochmal Flint eigentlich? Grün, glaube ich, oder? Ja, also klar, ihr müsst die Steine jetzt nicht bewegen. Nee, ich beschreibe euch alles. Wir sind ja jetzt nicht im Kampf. Ja, ich bin der Entdecker, ich gehe da durch. Ja, ich kann erzählen, was anderes übrig ist, da durchzugehen. Also. Umberto schreitet auch durchs Portal. Und versuch mal, ob du wieder zurück könntest. Genau. Steht auf, also Umberto steht auf der anderen Seite. Ja. Ich davor und zurück. Wie machst du das? Ganz easy. Jedes Mal, wenn du durchgehst, ist so ein leichtes Kribbeln in deinem Körper. Sollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir das wieder abbrechen? Ich grinse und laufe in das und springe. Ja, dann kriegen wir ein neues Rätsel, ey. Okay. Also, ihr seht so Umberto hin und her springen und so ein bisschen Spaß haben. Sag ja zum Leben. Ich schenke ihm so einen vorwurfsvollen Blick, so das ist nicht lustig. Das ist wirklich Elfmagie. Die erste Sache. Das ist Elfmagie und du machst da Spaß drüber. Ich glaube, ich habe was anderes übrig, als da nicht durchzugehen. Jatsch, ey, Münchi. Ich würde auch gerne mal gucken, ob ich irgendwas Nützliches finde in diesem Raum, weil ich bin ja. Was ist nützlich? Waffiges. Waffiges. Eine Pistole zum Beispiel. Du hast eine Pistole an mir. Ich habe eine Pistole an mir. Ich wäre auch cool, was zu haben, was vielleicht ohne Schießpulver funktioniert. Ich dann noch eine Tesla-Waffe. Dann würfel mal auf Handeln, auf deine Tesla-Waffe. Oder auf Schusswaffen. Vorhin habe ich auch nach einer Waffe gesucht. Nach einer Schusswaffe hast du gesucht, nach einer Schießpulver. Ach, Schusswaffe ist grundsätzlich mit Schießpulver? Ja. Und wie nimmst du dann? Tesla-Waffe. Steht da Flint auch auf dem Boden. Okay. Ihr könntet ja Flint fragen, aber Flint ist nicht da. Du findest keine Tesla-Waffe. Was finde ich denn? Ganz viel Gerümpel. Toll. Mir ist es nicht geheuer. Ich sehe es nicht ein, da durchzugehen. Ich würde lieber nochmal schauen. Würde lieber nochmal schauen, ob ich die Tür in dieser Realität aufkriege. Ja, versuch. Ich würde eine Lichtschelle auf die Tür schleudern. Okay, dann würfel ich eine Lichtschelle auf die Tür. Was sollen wir da Salz drauf machen? 55 von 68. Was? 55 von 68. Ja, also es ruckelt so ein bisschen und du siehst irgendwo hier so da was aufpuffen und die Tür ist zu. Ich könnte eine Säule entwurzeln und einfach in die Tür schlottern. Das könntest du tun, wenn du das tun wolltest. Dann weiß ich aber, dass du nicht menschlich bist, weil Alter, musst du Muckis haben. Du bist ja nicht am Bärfuhr. Der hat ja auch den Tag gesaved. Ich möchte da nicht durchgehen. Das ist okay. Du musst da nicht durchgehen. Finde ich da eigentlich irgendwas auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite bist du in einem runden Raum, wo 5 Säulen sind und es ist schon so hell, diese Säulen scheinen so hell, dass es schwer ist, was zu erkennen. Aber du siehst überall ja verdorrte Ranken, auch sehr viel Staub auf dem Boden. Es ist wirklich staubig und die Säulen, also die Blitze, formen schon ein Pentagramm. So in der Mitte ist dann dieses Portal. Aha. Sie sind wirklich schön synchron. Symmetrisch? Symmetrisch angeordnet. Ja. Erkenne ich, dass die Säulen irgendwie miteinander zusammenhängen? Ja. Du hast gerade Säulen zusammengeschoben, auf eine Art und Weise, sodass ein Portal entsteht. Sieht es stabil aus? Ist es ein stabiles Portal? Ja, gerade ist es sehr stabil. Aber die Säulen sind alle verschiebbar. Also die rasten immer ein, aber wenn du was schieben willst, hebst du ein bisschen hoch, schiebst sie zur Seite und dann, das ist euch allen klar. Ihr habt eben alle am Rätsel gehabt und ihr wisst jetzt, wie dieses Portal funktioniert. Dann möchte ich besagte Tür in diesem runden Raum. Nee, ich untersuche den Raum als solchen. Finde ich da noch was Geiles, was Entdeckerherz höher schlagen lässt. Nee, also du siehst an den Wänden halt richtig, richtig verwitterte Fresken, wo du kaum noch was erkennen kannst. Du hast Völkerkunde? Naturkunde. Landeskunde. Das Landeskunde, ja, schwer um 15 würfeln. Ja, okay. Hast du dir so mal hochgezählt? Nö. Nee. Dann möchte ich diese Tür untersuchen. Die Tür, die Tür ist offen. Diese eine Tür, wo Flint durchgelaufen ist, ist offen. Ja, wo ist Flint? Dann will ich da auch durchgehen und rufe meinen Freunden zu. Kommt hier rüber. Okay. Freunde. Also ihr seht Umberto aus dem Blickfeld sehen. Kann ich mit Völkerkunde irgendwie erraten, was für ein Elfenportal ist, ob das, wohin das führt? Nein. Ich bin gerade überlegen. Erzähl uns mehr über Portale. Kann man damit unter Zeit reisen? Das versuche ich gerade herauszufinden, aber der Spielemeister antwortet. Nein. Nein. Meine Navigation hilft mir auch nicht zu erkennen, wo ich bin. Norden, Süden, Westen. Nee, du hast deinen Wurf, deinen Landeskundewurf verkackt. Holzefahrer darf jetzt Landeskunde erschwert um 25 würfeln. Nee, aber ich bin ja auf Navigation. Da sind keine Fenster, die dir das irgendwie sagen. Du schaust durchs, erstmal durchs Portal und denkst dir, du musst auf der anderen Seite sein, um das besser bestimmen zu können, wo du bist. Als ich eine 14 würfel, bin ich auf 20 gewürfelt. Ich hab echt gut gewürfelt. Ja. Es sollten aber welche hier bleiben. Und wir sollten nicht alle jetzt gleichzeitig erwischt. Aber wir teilen uns dadurch auch. Wenn wir nicht in der Gruppe da. Das finde ich auch besser. Du bist der Erste. Ihr habt gerade gemeinsam zu fünf eine Gruppe. Ja, und dann hängen wir zu fünf in einer Parallelwelt fest oder wo auch immer das sein mag. Und wenn man es nur von dieser Seite aus öffnen kann, haben wir ein Problem. Lieber zusammen alleine. Als alleine einsam. Wolltest du nicht durch die Tür gehen? Ich bin schon. Ja, warum redest du denn da noch? Ich überzeuge dich. Was sagt ihr dazu? Wollt ihr durchgehen? Was sollen wir denn sonst machen, wenn die Tür nicht aufgeht? Nicht auf. Also, ich habe halt keine mechanischen Fähigkeiten, um da irgendwas auszurichten. Nicht wirklich. Die mit den mechanischen Fähigkeiten sind durch das Portal gerannt und weg. Ja, und wir haben ja auch keine magischen Leute bei uns. Vielleicht kann ich ja wirklich von der anderen Seite genauer sagen, wo wir sind. Oder was das genau wird. Aber du bist der Einzige, der Portale schon mal gesehen hat. Ja, das... Oder ist zumindest Flint. Also, Flint wüsste da auch was, aber der ist nicht da. Ja, okay. Aber das weiß ich nicht. Ich würde durchgehen und schauen, was ich... tun kann. Es sollte uns nicht direkt verletzen oder sonst. Ja, so ja. Kann ich erstmal die Chance nutzen, wo er mich nicht sieht, um mich selber noch mal ein bisschen zu heilen? Ich bin sehr mit dem Portal gerade beschäftigt. Wenn ihr das wollt, dann gut. Pulsapal guckt irgendwas, irgendeine Fliege oder so. Nein, ich gucke in das Portal, okay. Mann, und schau, ob es irgendwas... 76 von 76. Du hältst dich um darf einen ab. Du darfst dich um die Hälfte heilen. Yay. Ich hätte es dir eigentlich erschwert, ich habe so vergessen zu sagen. Also um die Hälfte, was? Also was, von was mir noch fehlt? 76? Nee, oder? 5W8. Ja. Du würfelst 5W8 und teilst dich durch 2. Okay. Da sind 4W8. Die darfst du alle einmal würfeln. Da ist der fünfte. Und ist zusammen teilt sich 2. 10. 17. 8,5. 9. 8,5. Ich würde mutig einen Schritt durch das Portal machen. Ja, ein leichtes Kribbeln nicht fertig und stehst auf der anderen Seite. Alles, genau. Überall verfallene Ranken Staub auf dem Boden. Es riecht ein bisschen modrig. Genau. Aber du stehst auf der anderen Seite. Was Böses? Böser als vorher? Also klar, nein. Ist das ungeil da. Okay. Check ich, dass sie mal die benutzt. Wir haben jetzt gesagt, alle gucken darauf. Also, naja, vorhin hat sie ja, habe ich sie geheilt und sie hat sich dann selbst geheilt. Das heißt, da ist direkt daneben. Wir haben jetzt gerade gesagt, sie macht das ganz heimlich. Ja. Nee, vorhin. Vorhin hat sie auch schon mal geheilt. Theoretisch, nachdem ich sie geheilt habe. Also, war ich in der Nähe. Hm? Dann mach einmal Wissen. Nein. Wir haben keine Ahnung. Kategorie. Die hat sich so ein bisschen selbst angefasst, konnte anscheinend nichts. Wirklich glauben, könnte nicht wirklich glauben, dass sie gerade wieder lebt. Kann ich erst den anderen einfach folgen? Können wir hier dackeln? Ja. Auch dich durch den Kribbeln und nicht alle in einem anderen Raum. Und wo sind die anderen beiden? Ja, also genau. Flint und Umberto sind nicht zu sehen. Die sind durch die, offensichtlich durch die Tür gelaufen. Ich würde gerne hören, was sie gerade tun. Das könnt ihr ja, tun. Einmal auf Handeln erschwert. Auf Handeln. am Arsch. Ja, keine Ahnung, was also dieser Raum besteht nur aus vier Wänden. Ist rund. Und Säulen. Der okay. Raum ist rund. Dann halt aus einer runden Wand. Decke. Säulen. Sehr hoch. Oben seht ihr, wie sich Kuppel. Alles irgendwie so mischt. Ja. Aber kein Tag. Und ist ja nicht tief unter der Erde. Und sonst nichts, was da rumliegt? Sehr viel Staub, der auch so ein bisschen an diesen Blitzen entlang wirbelt. Und auch ein bisschen sich um das Portal dreht. Und ich kann von hier aus auch nicht mehr zu dem Portal sein. Ich gerne jetzt nochmal anders gucken. 35 von 39. Wenn es mir nicht erschwerst. Mhm. Mhm. Es wird gleich alles explodieren, wir sterben. Mach nochmal Völkerkunde. 14 von 49. Okay. Du schaust dich um und siehst diese Fresken. Und die Fresken kommen dir so ein bisschen bekannt vor. Die hast du schon mal in deinen Studien gesehen. Mhm. Und jetzt, wo du dich so ein bisschen darauf konzentrierst, fällt es dir auch noch, dass du ähnliche Fresken auch schon mal angefasst und live gesehen hast. Durenwart, die Stadt, ist eine runde Stadt. Sie hat ein Viertel Kirchenviertel. Ein Viertel Adligenviertel, ein Viertel vom Kreis Arbeiterviertel, wo die Arbeiter und so wohnen, ein Viertel zur Fabrik. Und alle Viertel verbindet in der Mitte ein riesiger Magierturm. Mhm. Der ist, ihr seid als Kirche da schon mal rein, habt versucht da alles zu regeln, da irgendwie reinzukommen, irgendwie da einzubrechen. Aber unten, ihr wart immer nur unten drin, wo auch so ähnliche Fresken sind und die ganzen Treppen nach oben sind komplett durch magische Barrieren kaputt. Wir sind in diesem verfickten Turm. Ihr seid in diesem verfickten Turm, genau in der Mitte von diesem Turm. Ich hab's noch nicht gesagt. Das ist nicht und erklärt, das weißt du jetzt. Wir sollten mal weitergehen. Also wir haben nicht gesagt, wir sehen, wie Erleuchtung kam und können. Das können wir. Ihr dürft gerne alle mal auf Menschenkenntnis würfeln. Und das sind Konterwürfel. Ja, aber ich bin ja anders, oder? Du bist mal anders. Wie konter ich denn? Von 9. 13. Von. Ich weiß nicht, wie ich konter. Wie viel hast du denn auf Menschenkenntnis? Achso, 66. Und wie viel hast du auf? Ja, gut. Jetzt zieht das voneinander ab und dann ist der Wert höher. Ich glaube, bei mir ist es eher so ein kritischer Fehlschlag. Okay. Ja, Pulsifer, also du hast das Gefühl, Pulsifer kommt da rein und ist einfach. Die sind wunderschön, die Bilder. Und er hat keine Ahnung, wo er ist. Nein. Ist sogar so ein bisschen. Ist ein bisschen unsicher. Es wäre am besten, wenn wir weitergehen würden. Warum? Wir sollten uns auch nicht auftreten. Weil wir aus dem anderen Raum nicht rauskommen und hier ist eine offene Tür. Genau. Ich war ja auch schon mal in Natürlich. Warst du, ja, aber nein. Aber nicht in diesem Turm. Ja, also, aber vielleicht weiß ich trotzdem, dass so ein Turm mitten in der Stadt steht. Das weißt du, ja. Aber du kannst von dem. Ich denke nicht daran, dass ich es. Du hast keine. Du kannst immer Wissen würfeln. Ach klar, voll gerne. Nein, also das kann auch nicht. Genau. Wo bin ich? Was macht mein Sechster? Genau, du gehst die Tür, rein. Dein sechster Sinn sagt, alles entspannt. Genau. Du gehst die Tür, links geht die Treppe hoch, rechts geht die Treppe runter. Du siehst, also du gehst bis zu die Tür gegangen und du siehst über dir einfach nur eine Treppe und eine runde Wand, die sich praktisch zur Seite weist. Der Raum ist die Mitte und dann ist da so ein leichter Hohlraum umherum, um diesen Raum, der eine Treppe beinhaltet, die wie eine Treppe den Turm und weiter hoch und immer weiter runter geht. Hier braucht es nur eine Stunde. Ich will hoch. Ja, eben. Also ich habe das jetzt, ich habe ungefragt jetzt einfach weitergemacht. Genau. Gut. Du gehst hoch. Gut. Dann ich renne hoch. Du rennst hoch. Ich will einen Vorsprung haben. Gut, dann auf der linken Seite. Also die Treppe geht halt links nach oben. Also ne, immer so hoch. Und auf der linken Seite kommt... Natürlich meinen sechsten Sinn komplett aufs Scharf gestellt. Ja, natürlich. Du kommst dann irgendwann auf der linken Seite ist eine Tür. Und die Treppe geht weiter hoch. Ich lausche an der Tür. Du lauscht an der Tür, dann einmal auf. Nimm mal auf Handeln. Ja, Handeln ist schlecht. Tja, Handeln ist schlecht. Nee, schaff ich nicht. Okay, also du hältst deine Uhr ran und du hast von oben noch dieses Rauschen des Portals. Du kannst nicht genau. Und jetzt hast du Holz im Ohr. Das war so schön. Und jetzt hast du Sand im Ohr. Ja, toll. Ich versuche ganz vorsichtig die Mechanik der Tür zu untersuchen. Kann ich die auch machen? Kann ich nicht machen? Dann machen wir Mechanik. Nö. Ja, kannst du nicht. Also, ist eine. Ach nee, doch! 11, ja, aber hallo. Ja, das ist eine alte Tür. Die geht. Also, du siehst jetzt, kannst nicht genau erkennen, ob die jetzt verschlossen ist oder nicht. Aber wenn du jetzt überlegst, wie die andere Tür reagiert hat, die du geöffnet hast, die hat sich easy öffnen lassen und sie hat sehr laut gequietscht. Aber es ist natürlich, sich einfach öffnen lässt. Ja, ich mach's ja auch. Bin ein Dicker. Du machst ja auch, das macht so ein. Quietscht, also sehr laut. Habt ihr das gehört? Und du stehst in einem großen, riesigen, also kleiner als der andere Raum unten, weil es geht nach oben und der dehnt sich. Danke, wollte ich auch gerade sagen. Und du stehst in einem Labor, einem Alchemielabor. Alles verstaubt, kaputt, hier und da ausgelaufene Fiolen, kaputte Ranken wieder. Ich meine, Elfen haben sehr viel mit Natur gearbeitet, das heißt, die Ranken haben dann irgendwann mal zu der Zeit, an der der Saturn anscheinend gestanden hat, geblüht. Genau, also du kennst Elfenruinen und weißt, wie es da aussieht, und hier drin sieht alles ziemlich kaputt, aber da ist halt, ne, auf einem Tisch so noch so ein Alchemie-Set, sind da ein paar Schränke mit Fiolen, ein paar Schränke mit irgendwelchen Zutaten, die aber auch alle ziemlich kaputt und vergammelt aussehen oder einfach voll gewuchert sind. Genau. Und dann auch so eine so ein kleines Becken, wo immer wieder so um Wasser so runterträufelt. Sehe ich etwas von Wert? Da müsstest du in den Raum reingehen und dir das anschauen. Ich gehe in den Raum rein, suche ihn nach etwas von Wert und schaue mir aber dieses Becken auch sehr genau an. Mhm. Gut, dann hast du irgendwas, worauf du einmal Feinmechanik. Darauf darf ich werfen. Du hast auf jeden Fall das Gefühl, dass dort in diesem Raum auch Fallen sind. Während du in diesen Raum so reinschnupperst, siehst dort aber erstmal auch nichts von Wert im ersten Moment. Also in diesem Raum. Wie gesagt, du stehst vor der Tür und schaust in den Raum rein. Du hast das Gefühl, in diesem Raum sind Fallen, aber da ist auch nicht unbedingt etwas von Wert. Ich rufe nach meinen Freunden. Okay, du stehst vor der Tür und rufst, ne? Ja, ich bleib stehen. Gut, was rufst du? Hey, ich hab was gefunden, kommt her. Das hört ihr. Ihr steht unten, ihr hört dieses Rauschen, ihr hört von Weitem, ja, ich hab was gefunden, hört her. Und ihr hört irgendwo auch irgendwelche Schritte. Könnte blind sein. Könnte. Weiß man nicht. Ihr wartet so 5 Sekunden, dann seht ihr Flint an der Tür von unten nach oben laufen. Hast du unten was Interessantes gefunden? Der ist einfach weitergelaufen. Also er hört dich gar nicht. Der ist einfach losgelaufen. Also er ist von unten geht's nach oben. Geht's dem gut? Okay. Und ich bin der Erste von der Kirche, der es jetzt hier reingeschafft hat, ja, auf diese Etage. Weil genau. Unten irgendwie ein... Das sind Barrieren und das ist Geröll. Okay. Das ist... Und dann habt ihr das einfach Verbotenschild davor gesetzt. Muss geläutet werden, verbrannt werden. Ist, genau, verboten. Ich habe auch überlegt, das Ding einfach anzuzünden. Auf jeden Fall, wir gehen hoch. Mhm. Zu ihm. Gut. Du hast gerufen. Ja, also Flynn kommt erst an und steht da so. Hochgerannt. Schau mal da drinnen. Ah. Oh, du Arschloch. Ja. Das Becken. Ja, also er guckt da rein. Wichser. Schaut dich so ein bisschen schief an und sagt, ja, sieht aus wie ein Alchemielabor. Ja, aber guck mal, das Becken. Da ist doch was drin. Sieht aus wie ein normales Waschbecken. Sieht das aus wie ein normales Waschbecken? Ja. Ach so, das klang so besonders, als du es beschrieben hast. So ein größeres Waschbecken. Das ist halt ein Alchemie-Labor, wo halt sauberes Wasser halt schon vonnöten ist. Okay, dann sagst du, hey, guck mal, ein Alchemie-Labor. Ja, schaust du jetzt an und so, ja, wow. Wir haben heute schon eins gesehen und das sieht ziemlich alt und verstaubt aus. Also nicht so frisch wie das andere. Ihr kommt so langsam auch an und hört sie sich unterhalten. Gibt es ein Problem? Kannst du vornehmen? Damit meine ich dich. Ja, ich sage, hey, guck mal, hier ist ein altes Labor, aber das sieht irgendwie, keine Ahnung, das wirkt gefährlich auf mich. Untersuch das mal, Leute, das mal. Ich würde eine Magietheorie, ich würde nicht reingehen. Ich würde einfach nur meinen Blick reinwerfen, ob das irgendwie besonders gefährlich wirkt, mehr gefährlich als die anderen gefährlich wirken. 35 von 65. Ja, es ist ein altes, kaputtes Labor. Was? Traust du dich reinzugehen? Ich sehe keinen Grund hineinzugehen. Wir sollten eher einen Ausgang suchen, wenn du mich fragst. In diesem Treppenhaus waren da auch keine Fenster? Ja, sorry. Ach, zu viele Füße. Zu viele Füße. Aber jetzt, wo Halsafar Ausgang sagt, denkt ihr so, gut, Ausgang. Der ist eher unten statt oben. Warum laufen wir nach oben? Kommt drauf an. Damit man rausgucken kann. Danke. Ja, okay. Ja, also Flip meint, ja, ich war schon auf dem Weg nach unten und unten ist alles verschüttet. Guck mal nicht weiter. Ich würde auch sagen, solange keine Fenster in den Wänden sind, sind wir unterirdisch. Wir würden weiter hochgehen. Ich weiß bestimmt, ob der Turm ein Fenster hat oder nicht, oder? Stimmt, ich auch. Du weißt ja nicht, dass wir in diesem Turm sind. Genau. Ich schon. Wirklich. Also jetzt ist es ganz wichtig für dich, Spielerwissen vom... Ja. Ich denke, wir sollten unten unser Glück versuchen. Ja, unten geht's nicht weiter. Flint sagt, unten geht's nicht weiter. Du kannst zusammen versuchen. Ich würde mir gerne ein eigenes Bild schaffen. Wenn er sagt, unten geht's nicht weiter... Lieber weiter hoch. Du glaubst, Flint. Willst du selbst würfeln? Nein. Nein, nein. Ich glaube dir, dass ich ihm glaube. Ich glaube ihm. Also es ist so zugeschüttet, dass wir auch zu fünft nichts ausrichten können. Also man kann anfangen, die Steine wegzureiben. Aber das ist okay. Ich verstehe. Gut. Dann gehen wir weiter. Oder möchtest du hier weiter beim Labor? Ja, wenn du dich nicht traust, reinzugehen... Dann können wir auch weitergehen. Gut. Ich werde gerade hier herausgefordert. Ich merke mir das alles, da kommt sowas ins Gefängnis danach. Scheiterhaufen, Scheiterhaufen, Scheiterhaufen. Du kommst auch im Scheiterhaufen, ja. Gefängnis? Ich habe Soris. Bei dir ist es okay. Ich habe Soris Notizen falsch gelesen, aber okay. Ist doch nicht vertreten. Du musst mich nicht läutern eigentlich, weil ich bin eigentlich so besessen. Ja, also ihr lauft alle jetzt gemeinsam weiter hoch. Ja. Ja. Gut, dann lauft ihr die Streppe hoch und auf der linken Seite kommt eine Tür. Umberto geht vor. Wir gucken alle gleichzeitig Umberto an. Du stehst doch so auf Türen. Ich flausche an der Tür. Was hast du Tür an deinem Ohr? Mal handeln. Handeln schon wieder? Du magst handeln, oder? Ja, natürlich nicht. Also wie soll ich auf also die Kisten treffen? Du hörst Rauschen von unten und kannst dich durch die Tür hören. Gibt es Gerüchte oder sowas, was in diesem Turm alles... Ja, sehr, sehr viele Gerüchte. Möchtest du mir ein paar Gerüchte schreiben oder so? Ja, ich schreibe dir ein paar Gerüchte auf. Hm. Wenn ich einschätzen kann... Ja, also, du hörst nichts. Ja, ich versuche sie zu öffnen, die Tür. Aber ich gehe natürlich nicht rein, ich bin ausgesprochen vorsichtig. Du machst die Tür und ihr hört alle ein Autos. Die Tür weint fast, als sie öffnet. Verständlich. Sie wurde von ihm angefasst. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Ich bin so ein Anti-Held. Ja, ich bin der Held. Ich habe die Elfin getötet, ich habe euch wieder erweckt. Ja. Ich habe das hier alles geregelt. Genau, und ihr seht einen Gang vor euch, der sich in einen Saal eröffnet, wo eine große Tischplatte, also großer Tisch, lange Tafel praktisch geöffnet, mit ein paar Stühlen dran. Auf der linken Seite zwei Räume sind, die ihr nicht einsehen könnt, weil da Türen vor sind. Auf der rechten Seite eine riesige Kochstelle. Das scheint ein, ja, Aufenthaltsräume zu sein. Ebenfalls verfallen oder sieht das ja frischer aus? Alles verfallen. Sehe ich irgendwie Fußspuren oder sowas? Ist da... Einmal Spurensuche. Sind da, ja, Spurensuche. Also du meinst Gassenwissen. Beim Handeln. Oder... Handeln. Ja, dann würde ich aber mitmachen. Ja, mal umschauen. Ihr sucht also alle nach Spuren, ja? Sicher. Ha! Eine 2. Du siehst keine Spuren, hier ist seit mindestens 200 Jahren keine mehr gewesen. Okay. Ha! Eine 2. Geil. Was macht mein sechster Sinn? Ich hab's sehr gut getroffen. 36 statt 38. Ich wäre so für dich. Kannst du nicht genau sagen. Du hast ein komisches Gefühl gerade. Insgesamt. Ja. Du hast insgesamt ein komisches Gefühl, aber du hast weder das Gefühl, dass da gerade eine Gefahr lauert, noch dass da keine Gefahr lauert. Also was ist ein Raum mit einer langen Tafel? Mhm. Sieht wie ein Speisesaal aus. Sonst irgendwas sichtbar? Ist der Raum... Also kann ich den überblicken? Ja, also ja, hier und da sieht man immer wieder so Lampen so aufblitzen. So. Die scheinen irgendwie magisch zu sein, sodass da immer Licht drin ist. Und du siehst da verstaubte Hand, ja, weil ich auf die Hand von Tanja geschaut habe. Verstaubte Tafel und verstaubte Stühle und hier und da auch mal kaputte Stühle, weil die total zerfallen sind. Auch hier wieder überall Ranken. Kann ich die Ranken untersuchen? Ja, Pflanzenkunde. Oder Handeln. Naturkunde? Nein. Warum? Du darfst aber gerne mal Naturkunde würfeln. Du würfelst mir gerade. Okay. Was hast du an Naturkunde? Soll ich nochmal würfeln? Nee, hab ich nicht gewonnen. Okay. Ja, nee, aber die sagt das alles. Aber auch nicht. Sind die heilkräuterisch? Kann ich das mit Heilkunde erfassen? Ja. Ja, mach mal Pflanzenkunde. Heilkunde. Heilkunde, nein. Ich hab Pflanzenkunde. Ja, dann mach Pflanzenkunde. Okay. Oh ja. Ich weiß nicht mehr, welches. Ist das die hintere? Das ist die hintere. Oh. 22 von 35. Das sind alles sehr starke Ranken, die aber mindestens seit 200 Jahren verdorrt sind. Ach so. Okay, cool. Los, los. Gibt es Gerüchte über einen zweiten Ausgang? Das würde mich interessieren. Nein. Aber mir ist bewusst, dass wir gerade einen Turm hochsteigen und bald an der Spitze ankommen und der Turm wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele Meter in den Himmel ragt. Ja, aber dieser Raum hat weitere Türen. Ja, die Elfen haben da echt immer im Dunkeln gegessen. Oder was? Nee, das sind ja immer magische Lichter, die man wieder auf und zu legen. Ja, so ein Teller, Mensch. Das Gefühl, wenn er so 200 Jahre... Vor 200 Jahren wird das hier sicherlich blendend erstrahlend sein. Also wirklich ein prunkvolles Licht. Ja, ich würde rein. Lass mal schauen, ob man da irgendwie weiterkommt. Ja, ja. Nacht hier, mein Freund. Ich gehe vor. Gehst du in den Raum? Jo. Ja. Zur nächsten Tür, zu meiner Rechten. Gut, du öffnest die Tür. Macht. Und dir kommt ein übelster Gestank entgegen. Verwesung? Nein, eher vermodernd. Das Verwesung ist zu hart. Nee, es ist eher vermodernd. Warte mal, wo kommt die Tür jetzt her? Zur rechten? Das habe ich nicht verstanden. Naja, da sind mehrere, deswegen habe ich ja, also es gibt zwei auf der linken und eine auf der rechten. Okay. So. Sie ist ein bisschen länger gelaufen wie die rechten. Er ist jetzt an der linken vorbeigelaufen, die nächste rechte genommen. Die nächste rechte ist, sage ich jetzt nicht, aber ihr seht ganz viele Regale und da fließt es zwischendurch so ein bisschen. Also aber ganz kurz, wir laufen so einen Spiralgang hoch und es gibt zur linken und zur rechten Tür. Nein. Du bist ja sie ist links reingelaufen, oder er ist links reingelaufen, in den großen Raum. In den Speisesaal. Und innerhalb von dem Speisesaal. Ah, okay. Ja, okay. Und jetzt sind wir hier im Speisesaal. Okay. Kommt, Wende. Geht draußen die Treppe noch höher? Ja. Wollen wir vielleicht erstmal gucken? Ja, wir gucken hier erstmal. Jetzt sind wir ja hier auf Erdgeschossebene und kämen durch eine der Türen raus. Ja, das ist gut möglich. Ja, schon. Offensichtlich. Gut, ich geh rein. Jeder nimmt eine Tür und geht durch. Gut. Also ich werfe einen Blick hinein und sehe Regale. Mhm. Und das riecht nicht schön. Was ist in den Regalen? Wahrscheinlich Essensfrage, oder? Dann nicht. Pferdelasagne. Das eine. Ein ehemaliger Lagersteller von Lebensmitteln. Das wird. Ich weiß. Gut, dann ich würde mal sagen, da gibt es nichts zu finden. Auch dann keine Fenster, nichts. Keine Fenster, kein nix. Dann macht es halt die Runde und geht zur nächsten. Genau. Dann findest du die nächste Runde auf den. Ist die nächste linke Tür. Dann rennst du einmal durch den ganzen Saal. Hinten rum, dann rennst du an einem Kamin vorbei. Dann eine riesige Küche. Oh, warte, da will ich reingucken und gucken, ob da Luftzug ist. Nein, meine Naturkunde. Überleben? Also, ich habe davon gehört. Überleben, und jetzt wissen, was es denn für Gerüchte über dieses Gebäude gibt. Mhm. Ja, du. Und hast tatsächlich einen kleinen Luftzug da drin. Ich würde mal hochlunzen, wie hoch das aussieht. Das ist sehr hoch und sehr dunkel. Du kannst nicht bis nach oben durchschauen. Das hier, ja. In diesem Laborraum waren da auch noch weitere Türen? Du wirst mich rausfinden. Also nicht so weit hoch gehen konntest. Du hast einen Kopf auch so rein. Ich hab dir noch nichts davon erzählt. Deswegen ist das so. Kleine Heimding. Gut, ja, dann gehe ich zur nächsten Tür. Gut. Also ich mache jetzt einfach weiter. Ja, mach weiter. Genau, du gehst rein, du machst auf und dir kommt erstmal wieder so Staub und dir kommen auch zwei Motten so entgegen, die so ein bisschen rumflattern und dann weg zum Licht so flattern. Und du guckst rein und dir kommt so ein sehr staubiger Geruch. Und du musst hochgehen. Gehen. Du musst auch so ein bisschen husten und wenn du hustest, kommt auch wieder so Staub. Ja. Und aber du bist in einem Schlafsaal. Sind da irgendwelche Überbleibsel? Alles. Ich glaube nicht, dass mir diese Etage was bringt. Ich würde weiter hochgehen. Okay. Ja. Pölzefahr geht bestätigen. Weiter hoch. Ich gehe wortlos weiter hoch. Okay. Sag uns Bescheid. Gut, dass wir gesagt haben, wir gehen gemeinsam weiter, aber dann rennt erst er vor, dann rennt jetzt der weiter. Ich stehe noch bei dir. Ich weiß nicht. Ich pflichte dir bei und sag dir, sag, beiden Sie mal. Pulsei ja. Ja. Flynn steht da und kratzt sich am Kopf. Und schießt. Aufs Prinzip. Genau. Weil er es kann. Verdammt. Also. Ja. Ich gehe ans Höher. Gut, wir sind ans Höher. Ihr seid da unten noch und genau. Cassandra steht da rum und guckt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay. Nee, aber es wäre trotzdem das Rum, dass ich weiß. Gut, du läufst einen weiter höher und ihr seid unten. Gut, dann kommt Heizerfahr als erstes im nächsten Geschoss an. Genau. Und du findest auf der linken Seite eine Tür. Kann ich mit Hand auflegen auf die Tür irgendwie spüren, ob mich was Böses dahinter erwartet? Reicht meine göttlich gegebenen Kräfte soweit? Gottes gegebenen Kräfte? Ja, weiß schon. Meine göttlichen Kräfte. Mit was willst du das machen? Ich möchte gerne meine Hand auf die Tür legen und in mich und in die Luft hinein spüren. Ja. 18. Also Würfel auf Magie. Achso. Ach, das ist wie mit Hand. Und schlecht die ganze Zeit. Nö. Aber kritisch? Jetzt nicht? Nee. Also legst die Hand drauf und. Ich hab keine Ahnung. Ach, Holz. Oh, ich schmiege auch noch meine Wange an, ich habe einen Splitter. Nein, auf jeden Fall. Ich würde vorsichtig die Tür öffnen. Ja, du machst erst ein. Das hört ihr unten auch so ein bisschen. Na, und du bist in einem Raum. Ich gehe noch nicht rein, ich öffne nur die Tür, ne? Ja, der dunkel ist. Es ist ein dunkler, großer Raum. Und. Dann bringt Blenden was, um einen du Raum kannst kurz erhält? Ja, ja, du hast doch deine magische Taschenlampe. Du kannst ihn gerne. Du kannst gerne Licht machen. Du kannst gerne auf Blenden würfeln und dann Licht machen. Ich wusste nicht mehr, wie wir das jetzt mal gemacht haben. Ich mache Licht. 32 von 58, ich mache Licht. Oh, du machst Licht und der Raum wird erhellt und du siehst wieder so in der Mitte siehst du so einen großen Altar. Mhm. Der hier und da befleckt ist und wieder fünf Obelisken in einem Pentagramm drumherum stehen. Obelisken heißt Säulen? Obelisken heißt Obelisken, also Säulen, die viereckig sind und oben zu einer Spitze zusammengehen. Ja, es sind nicht solche Säulen, wie wir sie unten hatten, um den Altar rum. Okay. Sieht es aus wie ein Beschwörungszirkel? Nein, es sieht eher aus wie ein Opferungsraum. Was sagt dir deine Magietheorie? Hier also ich bin die Hexe, ich kann nicht opfern. Leute geopfert, um dort Magieessenz oder sonst irgendwas rauszuziehen. Da bin ich dabei. Dämonen. Eigentlich sofort abfackeln. Du weißt nicht, was du alles damit machen solltest, aber es ist, hier sind sehr böse Dinge passiert. Dann werde ich versuchen, das kaputt zu machen. Okay. Böse das heißt, du bist jetzt in den Raum rein oder was willst du machen? Ist in dem Raum sonst noch was? Irgendwas, was... Wieder Fresken und so, solche Geschichten. Und in der Mitte ist dieses Gebilde mit dem Opfertisch. Mhm. Ich kann doch auch bestimmt von meiner Position aus da Lichtschellen draufhauen, oder? Ja. Ich muss da nicht rein. Ja, dann mache ich das doch so. Dann wirf da Lichtschellen drauf. Du sagst, wenn wir da oben ankommen. 6 von 68. Das ist kritisch, ne? Ja. Ja, du fängst... Du siehst... Sakrileg! Fängst also... Und schmeißt da halt deine Lichtschellen raus und dieser Altar wird einfach in der Mitte gespalten und springt auseinander. Und ihr seht da unten, ihr guckst noch so rein und musst noch mal so kurz husten. Und so im Husten hörst du halt oben ein riesiges, lautes Krachen, als ob halt massiver Schleim in der Mitte auseinandergesprengt wird. Ich bin sehr zufrieden mit mir selbst und meiner Leistung. Und die Kirche wird auch sehr zufrieden sein. Ich klopfe mir die Hände ab. Ja. Und geh weiter. Gut. Genau, ihr habt diesen Knall unten gehört. So, ihr habt jetzt die Räume so durchsucht, habt nichts wirklich gefunden. Also es scheint ja oben irgendwas nicht gut zu sein. Hier und da findet ihr ein paar alte Münzen. Die dürft ihr euch gerne aufschreiben. Also Cassandra steht da. Hört die macht ja nicht viel, die guckt ja nur zu. Genau, Flynn steht neben Cassandra und hat immer so die Hand an der Knarre, weil dem ist alles hier sehr unheimlich. Und ihr dürft euch beide ein paar Münzen aufschreiben. Umberto und du darfst dir 2 Münzen, Umberto 5, weil Umberto ist immer noch der Entdecker von euch beiden. Ich bin vorgegangen. Das war sehr genau, gut. Aber ihr kommt gerade aus diesem Speisesaal gedünst wieder raus zu den anderen beiden und hört von oben einfach einen Knall. Und ihr hört, wie Steine splittern. Rotes Gummiboot. Knall. Du bist das kleine rote Gummiboot immer noch an manchen. Also, und Grexor. Und Grexor läuft, fängt an, die Treppe hochzulaufen. Ja, ich mach mit. Okay. Oh, ja. Ihr folgt alle, ja? Gut, dann kommt ihr oben rein, die Tür ist offen, ihr schaut in diesen Raum rein, ihr seht auch diesen weiten, runden Raum mit diesen Obelisken. Und hier und da sind immer noch so ein paar Lichtfitze zu sehen. Anscheinend wurde hier gerade eben Magie gewirkt und in der Mitte sieht ihr einen zersplitterten Altar. Und dann sich die stolzen fleißig gewesen. Und ihr hört so gerade, wie jemand die Treppe so hoch steigt. Okay. Auf der rechten Seite ist weiter nichts, einfach nur Wand. Blanke Wand. Und Pflanzengewirr. Was, da kommt jemand die Treppe hoch? Nein, da läuft jemand, ihr hört jemanden die Treppe hoch. Starksen. Ich hab mir schon sonst was gedacht. Ich hatte die Hand an der Waffe und würde jetzt häufig in den Raum reingehen. Mhm. Okay, du kommst in den Raum rein und da ist einer wie unten, nur wie gesagt, dass du auch diese Obelisken siehst. Fresken in der Mitte, ein zersplitterter Altar. Was zeigen diese Fresken? Landeskunde? Landeskunde. Landeskunde. Völkerkunde. Irgendwie ist es ein Völkerkunde-Wurf. Du darfst einen Völkerkunde-Wurf machen. Wissen 18. Checkt jemand von euch, was hier im Menti zu sehen ist? Ja. Weil er checkt's nicht. Du Völkerkunde oder was? Ja, ich darf da nie drauf würfeln. Ich muss immer auf Handeln würfeln. Ja, Landeskunde habe ich auch. Ja. Ja, aber du brauchst Völkerkunde. Ja, das habe ich nicht. Das ist eigentlich blöd, ich bin der Entdecker. Ich habe genau sowas, genau so habe ich meinen Charakter beschrieben. Dass er so ja, sagen aber kann. Ich habe dir auch gesagt, also ich habe dir die Sachen auch beschrieben und gesagt, was du brauchst und meintest, nö, willst nicht. Also wir kennen schon, dass das hier ein Elfenturm ist, aber du darfst auch gerne noch Wissen würfeln. Ist das jetzt Muskeln? Ja. Also hier steht da beide drin und das ist einfach wieder... Also es ist einfach überall auch immer wieder so ein Wow-Effekt, weil ihr sowas noch nie gesehen habt. Ja, aber... Das, also, da, dass es Elfenruinen sind. Ja, aber was, man sieht ja trotzdem, was abgebildet ist. Das Kriegsszenen, das... Also ihr seht, wie Menschen hier und da geopfert Wesen geopfert werden. Also Humanoide, wo man sieht, wo ein anderer Humanoid drüber ist, der etwas größer ist, so einen krummen Dolch hat und reinsticht, runterzieht und dann dort blaue Strahlen rauskommen und alle die Arme ausbreiten, diese Strahlen empfangen. Ich nehme mein Fernglas und gucke mir das nochmal genauer an. Ja, dann kannst du dir jetzt genau diese Fresken anschauen. Ich bin beeindruckt und mein Forscherherz schlägt höher. Ja, also wenn du hier mal mit anderen Leuten, also wenn du das als Museum öffnest, kannst du hier sehr viel Kohle machen. Es sei denn, alles ist zerstört bis dahin. Ich würde natürlich für die armen Menschen, die wahrscheinlich dort geopfert wurden, ein bisschen beten, die dann hochlaufen. Ja. Ich dackel dem Alten hinterher, straule mich. Also ihr geht in den Raum, Cassandra stapft weiter. Ja, ich rufe hier Pulsivan noch hinterher, dass er bitte nicht sämtliches Kulturgut hier zerstören soll. Ich höre ihn aus leider nicht. Aus Forschungszwecken ist das hochinteressant. Du kannst ihn gerne ignorieren. Ich ignoriere ihn. Okay. Ist oben eine Tür, die ich öffnen kann? Ja, du kommst weiter hoch und vor dir ist plötzlich, also du kommst weiter hoch und der Gang findet sein Ende in einer großen, ja, sehr schön verkleideten, verzierten Tür, eisern beschlagen. Und weiter hoch geht's da jetzt erstmal nicht? Weiter hoch geht's nicht. Okay. Vor dir ist eine Tür. In gut. Dem Opferungsraum war keine Tür. Ja, dann bin ich gefolgt. Ja gut, dann gehst du wieder aus diesem großen Raum aus, nachdem du ihn näher angeschaut hast. Genau, und gehst dann raus. Cassandra kommt als erstes an. Genau, aber jetzt kommt gar nicht. Du stehst jetzt erstmal vor der Tür. Punkt. Vor dieser beschlagenen Tür. Sag mir die beschlagene Tür etwas. Du weißt, was ich meine mit sag mir die beschlagene Tür etwas. Wirkt die gefährlich, verzaubert, unheilvoll. Unheilvoll ist ein tolles Wort. Wirkt sie unheilvoll? Nein. Es ist eine sehr schwere beschlagene Tür und hier geht's zur Spitze des Turms. Nee. Boah, ich bin mir da auf die Spitze und ich lasse mich einfach bei der Telekinese nach unten schweben. Fuck it. Alle hier. Du schwebst runter. So. Mit dem Finger raus. Ich schick dir noch so ein paar Lichtblitze hinterher. Dann guck mal, warum es trifft. Du stehst vor dieser Tür. Der Eisenbahnschlange-Tür, das allererste. Da muss diese Tür aufgemacht werden. Viel Spaß. Geht sie auf? Da ist eine Klinke. Ich drücke die Klinke. Du hörst eine. Ich drücke. Ich ziehe. Du drückst eine Tür, sie ist verschlossen. Ich drücke, ich ziehe. Du weißt, manchmal... Ne? Verschlossen? Mhm. Durch Magie? Alohomora. Ein Wurf auf Magie. Nur auf Magie, nicht auf Magie-Theorie, sondern wirklich nur auf Magie? Auf Magie. Also du fährst da jetzt rüber und schaust dir das an. Nö. Keine Ahnung. Dann ist hier wohl eine Sackgasse. Was machen wir denn jetzt? Hinter hörst du das Stapfen und Cassandra kommt hoch. Steht neben dir. Kennst du dich zufällig mit Türen aus? Nein, nicht seriös. Die Türenkunde. Ich kann ein Messer reinstecken und drum rumstochern. Kannst du Schlösser öffnen? Nein. Zumindest nicht explizit. Du kannst doch tun. Du kannst auch sagen. Kannst du Schlösser öffnen? Hä? Nein. Nutzt es doch aus. Gut, ich drehe mich weg und schaue mir den restlichen Turm an. Kannst du Schlösser öffnen? Ich hab nie, also keine Ahnung, ich versuch's mit Telekinese das Ding aufzudingsen. Ja, das Ding aufzudingsen. Was? Du kannst ja trotzdem so tun, als würdest du... Ja, aber unser DM macht hier gerade irgendwie... Ich weiß nicht, was er tut. Sag mir, was du tust. Ich das versucht. Ich will das knacken, aber mit Telekinese versucht hat den Mechanismus. Nee, das ist zu. Also, das ist zu. Mit Telekinese kannst du Schockwellen schmeißen. Also, als ob du Dinge greifst und nimmst. Aber du kannst keine filigranen Schlösser knacken. Kann ich von der anderen Seite Wurzeln durch das Schloss jagen, damit das Ding aufbricht? Mit meinen Verwurzeldings? Kannst du die Tür mit gleich aufschlagen? Ja, das ist aber schon ein bisschen offensichtlicher. Sollte ich unten fragen, ob wer von den anderen sich mit Schlössern auskennt? Du kannst mit Telekinese gern gegen die Tür hauen. Ja, aber das wird ihm ja auffallen. Deswegen ist es nicht so schlimm. Ich würde mal runterrufen. Kennt sich jemand mit Türen aus? Ja, ihr kommt so langsam hoch und hört das von unten. Große? Wir sind gleich da. Okay. Das heißt, die Gruppe steht dann gleich alle vor dieser Tür. Nein. Also ich kann mir das mit Pfeilenmechanik angucken. Oder mit Mechanik als solche. Ja, Mechanik. Mechanik? Sie ist anscheinend nicht magisch verschlossen, also... Also Flint schaut sich das Schloss an und sagt sofort, es ist ein mechanisches, verschlossenes Schloss. Dazu braucht man einen richtigen Schlüssel oder einen Dietrich oder geschickte Finger. Oder Gewalt. Oder Taki Baker sagt. Aber ich weiß natürlich nicht, ob dahinter vielleicht ein Fallmechanismus ist. Ich weiß. Vermisst Taki Baker. Ich lausche an der Tür. Einmal handeln. Nein. Du hast ganz viel Rauschen dahinter. Ich achte auf meinen sechsten Sinn. Keine Gefahr dahinter. Ich untersuche das Schloss nach Mechanik. Ja, dann... Ist ein sehr altes Schloss, aber mechanisch einfach verschlossen. Du brauchst einfach nur einen Schlüssel dafür. Ich nehme meinen Beutel mit Kleinteilen. Wir hatten noch keinen Schlüssel gefunden. Der hat keinen Schlüssel gefunden. Okay. Und nimm da so ein Stück Draht. Du willst das jetzt also ganz mechanisch knacken. Ja. Ja, dann einmal Schlösser knacken. Hast du nicht Mechanik erschwert um 30. Hier, Flint hat doch gerade, dass er vielleicht einen Fallmechanismus. Kannst du das eintippen? Ja, ich habe Fallmechanik. Ich habe das ja nach Fallmechanik nach allem untersucht. Nee, hast du nicht. Du hast auf Mechanik. Also willst du auf Fallmechanik untersuchen? Ja. Du kannst es nicht genau sagen, ob der denn in der Falle sitzt oder nicht. Ich versuche das mechanisch zu öffnen. Okay, dann auf Mechanik erschwert um 30, weil du hast kein Schlösser öffnen, aber wir haben auch niemanden. Easy. Dabei. Gut, also ihr seht, wie Pulsefer steht davor und tastet da so ein bisschen ab und Kassandra steht und dann macht sich Umberto so ein bisschen breit, schiebt alle so ein bisschen weg und fängt an. Oh, das ist schlecht für sein Ego. So das kann man. Ey, drei, vier, Ego. Also er sitzt da schon so 3-4 Minuten dran und klackt immer wieder rum, aber jetzt so klack, klack und ja, die Tür geht auf. Vor euch breitet sich ein Raum aus, der... Ich verbeuge mich aus. Okay. Vor wem? Vor meinem Publikum. Okay. Ich also nicke ihm zustimmend zu. Ich rolle mit den Augen. Gut gemacht. Geheißen den Herrschaft Neid.